Die Familie des Chinesen Tsai Shi-rong, die in China lebende Familie des Koreaners Kim Chol und die Familien weiterer Ausländer und Auslandskoreaner, die mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden waren, besuchten Man Yongde, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung.